Er ist immer schlechter Laune, fuhr Rasumichin fort. Wir haben ihm soeben die Wäsche gewechselt, da fing er fast an zu weinen. Das ist begreiflich. Die Wäsche hätte man auch später wechseln können, wenn er es nicht selber wünschte. Der Puls ist prächtig. Der Kopf aber tut immer noch ein wenig weh, wie? Ich bin gesund, bin vollkommen gesund, sagte Raskolnikow nachdrücklich und gereizt, indem er sich gleichzeitig mit blitzenden Augen aufsetzte, aber er fiel sofort auf das Kissen zurück und wandte sich der Wand zu. Sosimow beobachtete ihn aufmerksam. Sehr gut. Alles, wie es sich gehört, sagte er träge. Hat er etwas gegessen? Man sagte es ihm und fragte, was man ihm noch zu essen geben dürfe. Ja, alles kann man ihm geben. Suppe, Tee, Pilze und Gurken selbstverständlich nicht. Nun, Rindfleisch ist auch nicht nötig und doch wozu weiter davon reden? Er wechselte einen Blick mit Rasumichin. Keine Arznei mehr und überhaupt nichts mehr. Morgen will ich wieder nachsehen. Es wäre heute, nun ja. Morgen Abend führe ich ihn spazieren, beschloss Rasumichin. In den Jussupow-Garten. Und nachher gehen wir in den Kristallpalast. Morgen würde ich ihm noch nicht dazu raten, sich viel zu bewegen. Vielleicht ein wenig schon. Na, wir wollen sehen. Aber das ist schade. Heute weihe ich gerade meine Wohnung ein. Es sind nur 2 Schritte von hier. Wenn er auch dabei sein könnte. Er könnte ja auf dem Sofa bei uns liegen. Du wirst doch kommen, wandte sich Rasumichin plötzlich an Sosimow. Vergiss es nicht, du hast es versprochen. Vielleicht komme ich aber ein wenig später. Was hast du denn arrangiert? Ach, nichts Besonderes. Tee, Schnaps, Hering. Eine Pastete gibt es. Nur die nächsten Bekannten kommen. Wer denn? Ja, alle aus der nächsten Nachbarschaft und fast lauter Neue, ausgenommen der alte Onkel. Aber der ist ja auch neu. Er ist gestern in eigenen Angelegenheiten nach Petersburg gekommen. Alle 5 Jahre sehen wir uns mal. Was ist er? Er hat sein Leben lang in einer Kreisstadt als Postmeister vegetiert. Er hält eine kleine Pension, ist 65 Jahre alt, sonst nichts Besonderes. Ich habe ihn sehr gern. Porfiri Petrowitsch wird auch kommen, der hier amtierende Untersuchungsbeamte. Jurist, du kennst ihn doch. Ist er auch ein Verwandter von dir? Ja, aber nur ein ganz weitläufiger. Warum siehst du so verdrießlich aus? Weil ihr einmal aneinander geraten seid. Wirst du deshalb vielleicht nicht kommen? Ach, was geht mich der an? Natürlich. Nun, und außerdem Studenten, ein Lehrer, ein Beamter, ein Musiker, ein Offizier, Samjotow. Sag mir doch bitte, was kann es zwischen dir und dem da? Sosimow wies auf Raskolnikow. Und irgend so einem Samjotow Gemeinsames geben.